das Lesen aus Büchern sowie der Betrieb von Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgeräten, Plattenspielern und Musikinstrumenten. B. Rauchen in sämtlichen Räumen. C. Ausspucken auf den Boden oder in das Saunawasser. D. Wegwerfen von Glas oder sonstigen scharfen Gegenständen. E. Übermäßiges, störendes Starren auf andere Saunagäste. F. Das Mitbringen von Tieren. G. Das Betreten der Nassbereiche mit Schuhen. H. Gespräche in der Sauna, vor allem solche politischer oder philosophischer Natur. Paragraph 3, Absatz 3. Die Liste der Verbote kann vom Aufsichtspersonal jederzeit und beliebig erweitert werden. Paragraph 4, Absatz 1. Das Aufsichtspersonal hat für die Einhaltung der Haus- und Saunaordnung sowie für die Aufrechterhaltung von Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Den Anordnungen des Aufsichtspersonals, § 4, Absatz 2. Das Personal ist befugt, Personen, die a. die Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden, b. andere Saunagäste belästigen, c. trotz Ermahnungen gegen die Bestimmungen der Saunaordnung oder Anweisungen des Saunapersonals verstoßen, aus der Sauna zu verweisen. Widersetzungen ziehen Strafanzeige wegen § 218 Strafgesetzbuch, Hausfriedensbruch und § 225 Absatz 2 Nichtbefolgung der Anweisungen von Ordnung. Paragraph 4 Absatz 3. Den in Absatz 2 genannten Personen kann der Zutritt zur Sauna zeitweise oder dauernd untersagt werden. Paragraph 4 Absatz 4. Im Fall der Verweisung aus der Sauna, der zeitweisen oder dauernden Untersagung des Zutritts zu Bädern, wird das Entnehmen der Karten nicht erstattet. Paragraph-Gast ist verpflichtet, vor dem Beginn des Saunierens eine gründliche Körperreinigung vorzunehmen. Paragraph 5 Absatz 2. Gegenstände aus Glas dürfen in Vorreinigungs-, Dusch-, Sauna- sowie Kaltwasserräume nicht mitgenommen werden. Paragraph 5 Absatz 3. Das Auswaschen von Handtüchern und Wäsche ist nicht gestattet. Paragraph 6 Absatz 1. Die Benutzung des Saunaraumes ist nur mit einem ausreichend großen Liegetuch gestattet. Jede Verunreinigung der Bänke durch Schweiß ist zu vermeiden. Die Handtücher sind beim Verlassen des Saunaraumes mitzunehmen. Das Trocknen von Handtüchern und Wäsche im Saunaraum oder auf Körpern anderer Räume ist mit Rücksicht auf die dadurch verursachte Verschlechterung der Luft untersagt. Paragraph 6 Absatz 2. Aufgrund der für den Saunaraum charakteristisch hohen Temperaturen ist bei der Benutzung des Saunaraumes entsprechende Vorsicht geboten. Das andere Einrichtungen des Saunaraumes sowie Hantieren an diesen ist zu unterlassen. Paragraph 6 Absatz 3. Die als typisch anzusehenden aufsteigenden Bänke verlangen Vorsicht beim Besteigen und Verlassen der einzelnen Stufen. Geländer innerhalb des Saunaraumes gehören nicht zur üblichen Ausstattung. Paragraph 6 Absatz 4. Beim Saunieren sollten aus hygienischen und Wirkungsgründen Saunasandalen getragen, jedoch nicht mit auf die Bänke genommen werden. Sitzunterlagen aus Schaumgummi oder Kunststoffen Zeitungen und Druckschriften dürfen in Wasser- oder Saunaräume. Paragraph 6 Absatz 5. Es ist erwünscht, dass die Saunagäste gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen und ordentlich verhalten. Jedes Verhalten und jede Geste, die einen anderen Saunagast in seinem Moralempfinden verletzen, ist zu unterlassen. Paragraph 6 Absatz 6. Wasseraufgüsse auf den Ofen werden ausschließlich vom Personal oder durch Augen ist es nicht gestattet, selbst Aufgüsse vorzunehmen. Für hieraus entstehende Schäden wird nicht gehaftet. Für Schäden, die aufgrund durch Saunagäste falsch durchgeführter Wasseraufgüsse entstehen, wird nicht gehaftet. Paragraph 6 Absatz 7. Im Saunaraum ist Rasieren, Schaben, Kratzen, Bürsten und anderes nicht gestattet. Paragraph 7 Absatz 1. Vor Benutzung des Eintauchbeckens ist der Körper vom Schweiß zu reinigen. Mit Rücksicht auf anderen Saunagäste und zur Vermeidung von Unfällen darf in die Becken nicht eintauchen. Paragraph 7 Absatz 2. Einreibemittel jeder Art dürfen vor Benutzung des Tauchbeckens oder Ruhebettes nicht angewandt werden. Paragraph 7 Absatz 3. Die Benutzung der Fußwärmbecken, die regelmäßig nach den Kaltanwendungen durchzuführen ist, dient nur der Erwärmung der Füße und der Kreislaufwirksamkeit. Paragraph 8 Absatz 1. Im Ruheraum soll der Saunagast alles unterlassen, was die übrigen Saunagäste stören könnte. Paragraph 1 Absatz 2. Mit der Lösung der Eintrittskarte anerkennt der Gast die Bestimmungen der Saunheit erlassenen Anordnungen und Verordnungen. Paragraph 2 Absatz 1. Die Benutzung des Saunabades steht grundsätzlich jedermann und jeder Frau frei. Ausgeschlossen sind Personen mit ansteckenden Krankheiten, mit offenen Wunden, Hautausschlägen oder anderen anstoßerregenden Krankheiten. Geisteskranke, Epileptiker sowie Personen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen und deshalb gegen gängige Ordnungsbestimmungen verstoßen. Paragraph 2 Absatz 2. Die Benutzung des Saunabades erfolgt auf eigene Gefahr. Über die Zuträglichkeit, insbesondere bei kranken Personen und Personen, welche krankhaft die zivilisatorische Ordnung insultieren, ist im Zweifel vorher der Arzt zu befragen. Paragraph 3 Absatz 1. Die Saunagäste haben alles zu unterlassen, was der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung sowie den guten Sitten zuwiderläuft. Paragraph 3 Absatz 2. Nicht gelärmen, singen, pfeifen, das Lesen aus Büchern sowie der Betrieb von Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgeräten, Plattenspielern und Musikinstrumenten. B. Rauchen in sämtlichen Räumen. C. Ausspucken auf den Boden oder in das Saunawasser. D. Wegwerfen von Glas oder sonstigen scharfen Gegenständen. E. Übermäßiges, störendes Starren auf andere Saunagäste. F. Das Mitbringen von Tieren. G. Das Betreten der Nassbereiche mit Schuhen. H. Gespräche in der Sauna, vor allem solche politischer oder philosophischer Natur. Paragraph 3 Absatz 3.

sagen, die beobachten. Thank you. hemmen, sodass die Silhouette. Dass es einen Moment aussah, als könnte die Menschentraube sich ablösen, eine nach der anderen in eine Art Koitus rennend, inmitten der Gleise schreiend, in eine Stadt aneinander gedrängt, als ginge in schreienden Farben Alarm, kein Signal, weil in jeder Richtung zu jeder Zeit. Als ginge. später. Später geschah es im Traum.